herzlich willkommen zum Uncast, und zwar die Folge 47 hier an einem sehr seltsamen Tag, ja, denn Wetter ist komisch, Mo ist komisch, denn er hat wirklich, er hängt wirklich in Seilen und finde ich wirklich toll, dass er heute trotzdem da ist, ja, mit Fieber und allem, was dazu gehört. Hallo Mo. Hi. Ja, Leute, ne, wenn so die Reaktionen so etwas länger dauern, ja, bitte verzeiht's dem Mo. Ich finde es, wie gesagt, toll, dass er trotzdem hier mitmacht, trotzdem, dass er total in den Seilen hängt. Ja, ich weiß nicht, was er hat, Ehek oder irgendwas, ich weiß, was geht. Ich hatte die Grippe erwischt. Die Grippe, okay, gut. Ja. Bei dem Wetter und bei den Temperaturen ist es besonders toll. Ja, das stimmt allerdings. Eigentlich wollte ich mich drücken vor der Sendung. Ja. Aber Rio, der hat mich so dermaßen genervt und genörgelt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache irgendwie ein bisschen mit. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich wirklich da bin, Leute. Naja, das wird schon klappen. Ja, genau. Immer positiv denken. Okay. Was hast du für tolle Neuigkeiten? Oh, ich habe ganz einen Haufen tolle Neuigkeiten. Unter anderem Facebook 1.6 Version ist jetzt im Anmarsch. Ich glaube, noch gibt es nicht. Nein, noch gibt es nicht. Facebook 1.6 mit Video-Upload endlich. Ja, ich weiß nicht, was das so lange gedauert hat, aber jetzt gibt es dann auch die Möglichkeit, mit Video abzuladen. Nein, also Videos abzuladen, genau. Und das war eigentlich eine Funktion, die wurde ja oft vermisst bei diesem offiziellen Facebook-Client. Ja. Und jetzt in der neuen Version 1.6 wird es also wenigstens gehen. Es soll auch, wenn ich das noch richtig weiß, auch endlich Kommentar-Like-Funktion geben. Also dass man die Kommentare auch mit einem Like anklicken kann. Auch das ist eine sehr häufig gewünschte Funktion. Ich weiß nicht, warum das so lange gedauert hat bei diesem Facebook-Client. Beim HTC übrigens, in der Sense-Oberfläche, war das schon die ganze Zeit kein Problem, ein Video hochzuladen auf Facebook. Weiß nicht, wo das Problem war. Naja. Facebook wird es wissen. Ich meine, wenn man das Ganze vielleicht ein bisschen negativ sieht, kann man sagen, ich schenke jetzt nicht mehr nunmehr meine Bilder oder übergebe es ein Eigentum von Facebook, sondern jetzt auch meine Videos. Ja, genau. Klar, gibt immer zwei Seiten. Ne? Weil für Leute, die eben das Facebook so nutzen. Das gehört dann Facebook, darf man nicht vergessen. Ja, die Geschäftsbedingungen sind da eigentlich relativ eindeutig. Bilder und Videos hat Facebook dann voller Zugriffsrecht. Man räumt beim Upload eben eine uneingeschränkte Nutzungslizenz ein, Facebook. Das heißt, sie dürfen auch die Videos kommerziell verkaufen und die Bilder, ohne dass man weiter gefragt wird. Schon Hammer. Aber dazu komme ich übrigens noch bei einem anderen Thema, nämlich mit TweetDeck, aber das machen wir später. Da ist nämlich auch ein Problem, nämlich nicht nur Facebook hat dieses oder macht das, sondern auch Twitter, und das da wird es noch interessant werden. Also da würde ich noch was dazu sagen. Ja, dann wir hatten ja über Emulatoren gesprochen, ja. Ja, genau. Die alle rausgeschmissen wurden aus dem Market. Also, es ist jetzt zunächst so. Es wurden nur die Programme eines Entwicklers rausgeworfen. Warum, steht immer noch nicht fest. Was Google dazu beanstanden hat, weiß man nicht. Sie haben noch nichts offiziell gesagt. Es macht schon ein bisschen stutzig, dass es nur von einem Entwickler war. Ja, also, wenn man dem trotzdem vertraut, gibt es diese Emulatoren jetzt kostenlos, Ausrufezeichen, bei SlideMe. Also die vorher im Market gekostet haben, die Vollversion, gibt es jetzt kostenlos bei SlideMe. Das ist ein alternativer Android-Market, SlideMe. Was auch rausgeflogen ist, unabhängig offenbar von dem Entwickler, das waren also auch andere Entwickler, das waren die sogenannten ROM-Cripper. Das ist also diese ROM-Downloader, ja. Du, die sind aber schon länger rausgeflogen. Ja, das ist schon eher verständlich, ja, weil hier ja die Software quasi zum Runterladen angeboten wird. Ja. Auch die habe ich auf verschiedenen alternativen Android-Markt aber noch gesehen, beispielsweise unter One Mobile, ja, bei, es gibt auch, glaube ich, einer bei Slide.me, aber ja. Und Ja, es fehlt eigentlich jetzt nur noch ein Markt für die ganzen Markets und dann kriegen wir wieder eine Übersicht. ja gut, ich meine, gut, es kommt halt darauf an, alternative Markets finde ich ja erstmal nicht schlecht. Ja. Die Entwickler könnten die Programme allerdings auch ganz normal über ihre Website vertreiben, weil nochmal, sag mal immer wieder, wenn sowas ist, ja, man kann ja, oder Google kann ja nicht die Apps beschränken, die kann nur beschränken, was sie selbst anbieten im Market. Der Market gehört Google und da kann Google bestimmen, was sie da drin anbieten und was nicht, aber Google hat sich selbst nicht die Möglichkeit gegeben zu verhindern, dass man trotzdem Programme installiert, ja, weil man kann die ja von jeder Webseite anders wie bei anderen Smartphones irgendwo herunterladen. Na, nicht ganz. Also bei Windows Mobile geht es auch, um fair zu bleiben, ja. Und kann das von irgendwo herunterladen, diese .abk-Datei, und kann die dann im Handy oder im Tablet installieren und dann kann Google nichts mehr machen. Ja. Nur Google ist halt verantwortlich für seinen Market. Und deswegen gibt es ja auch verschiedene Markets und da sind die einzelnen Anbieter dann eben dafür verantwortlich und ja, genau. Also Leute, keine Panik, ja, einfach auf die Webseite des Entwicklers gehen oder eben alternative Markets anfordern. Ist zwar nicht ganz so schön, finde ich, aber ja, was soll's. Muss man halt damit leben. Ja, ich würde trotzdem, hätte ich gerne Begründung von Google, warum jetzt genau diese Emulatoren von einem Entwickler rausgeflogen ist. Gut, bei den ROM-Downloadern brauche ich normalerweise keine Begründung, da ist es eigentlich klar, aber bei Emulatoren selbst sehe ich kein rechtliches Problem. Ja, die gibt es ja auch schon seit Jahrzehnten kommerziell, oder ja, Jahrzehnt, doch, kann man sagen. Seit bestimmt 10 Jahren gibt es Emulatoren auch kommerziell zu kaufen. Ja, und da wurde offenbar rechtlich noch nie irgendwas durchgesetzt von irgendwelchen Firmen, weil die Emulatoren selbst ja eben keine Originalsoftware von anderen Herstellern beinhalten. Ja, so sieht das aus. Android-Uhr gibt es auch jetzt am Marsch, ja. Das wird so für die Geeks wird das so eine kleine Erfüllung eines Traumes sein, ja. Bisher gab es ja dieses komische Live-View, war das, glaube ich, von Sony Ericsson, dass man als Da Handgelenk machen beschweren kann. sich allerdings sehr viele Leute, dass dieses wohl im Schrank liegt oder in der Schublade und halt eben doch nicht so genutzt wird, weil es eben nicht ganz das bietet, was man gerne hätte. Hoffentlich machen wir es da besser gemacht. Ja, wird's, weil das ist nämlich nicht nur eine Oberfläche für Android, sondern da ist Android drauf. Ja, man kann auch Apps drauf machen, ja. Genau, man kann auch Apps drauf machen und so weiter und das ist dann schon eine ganz andere Dimension wieder. Auch im Preis. Auch Ganz im andere Preis, Dimension. ja. Muss man ganz klar sagen. Hier, da kriegt man ein Handy für, ne? Ja, ist ja auch im Prinzip schon fast ein Handy, wenn man so will, ja. Aber halt noch kleiner für das Armband geeignet, aber ohne jetzt Funkfunktion, also ohne Netzwerkfunktion, aber mit Bluetooth und eben das zu mit dem Android-Handy zu kommunizieren. Ich habe noch nicht alle Informationen komplett zusammen. Es wird auch wahrscheinlich noch dauern, bis alles veröffentlicht wird. Ich hätte am liebsten eine WLAN-Verbindung und keine Bluetooth-Verbindung, weil wenn ich Bluetooth bei mir anschalte, ist ein 3 Stunden Akku leer. Und das geht einfach nicht, ja. Dann brauche ich auch keine Fernbedienung am Arm dafür, ja. Die Nutzung aber als WLAN-Host beim Handy verbraucht auch unwahrscheinlich Energie. Also ich habe damit rumgespielt und habe meinen Arcos versucht zu verbinden mit dem Handy und so habe da ein paar Experimente gemacht und da war auch in kürzester Zeit das Handy leer. Ja. Gut, Also da. das Managen von anderen WLAN-Clients scheint einiges an Energie zu verbrauchen. Gut, da habe ich jetzt noch nicht so diese negativen Erfahrungen gemacht. Also hängt bei mir jedenfalls wesentlich länger als Bluetooth. Also bei Ja gut, Bluetooth habe ich ich mal. habe ja auch meinen Motorroller und du weißt ja, Motorroller ist nicht mehr up to date. Ja. Und naja. Was ich sowieso immer komisch fand, ich weiß nicht, warum die das nicht hinkriegen mit dem Bluetooth, ja, also Zumindest wenn man das wirklich nutzt. Also ich habe mal so ein Bluetooth-Audio-Kopfhörer gehabt, um eben besser Musik zu hören unterwegs, ohne Kabel. Ja, sorry, aber das geht einfach nicht. Ja. Da konnte man sehen, wie die Batterie leer wird. Ja. Das ist unfassbar. Also da muss doch irgendwas noch drin sein. Das geht doch nicht. Ja. Vielleicht ist das das Problem, dass Bluetooth inzwischen so viel Schutz- und Sicherheitssysteme hat, dass die mehr Energie verbrauchen als die eigentliche Übertragung. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weil es halt eben so unsicher ist, dass man diese Schutzmaßnahmen braucht. Mhm. Ja. Aber okay. Deswegen, es wird Zeit für einen Ersatz für Bluetooth. Übrigens noch was. Haben wir doch, NFC. Ja, genau, richtig, NFC. Aber die Reichweite ist ja nicht so hoch. NFC Nein. hat ja bloß ein paar Zentimeter Reichweite. Ja, genau, da müsste man es dran halten. Das ist also absolut sinnlos für diese Art von Anwendung. Aber trotzdem. Ja, eine weitere Entfernung würde NFC unsicher machen. Mhm. Ja, aber gutes Stichwort, NFC, da gibt es nämlich jetzt noch eine Lösung. Und zwar, ich habe letztens schon gesagt, für Leute, die jetzt ein Handy haben, das noch kein NFC-Chip drin hat, ja, da gibt es von Google diese Aufkleber hinten drauf. Ja. Aber es gibt auch noch eine elegantere Lösung jetzt. Und zwar eine NFC-Karte quasi als Micro-SD-Karte. Das heißt, die kommt in einen Micro-SD-Karten-Slot rein. Ja. Und bietet dann eben die NFC-Funktionalität und dafür gibt es dann auch eine App, die dann diese Karte direkt ansprechen kann und managen. Das heißt, dann hat man auch keine Funktionseinbußen mehr, weil hinten der Aufkleber ist ja klar, das ist dann nur ein Chip und das ist nur ein Bankkonto. Und, also man kann einfach nur mit diesem einen Bankkonto bezahlen, während man ja bei dem NFC-Chip, zum Beispiel im Nexus S, dann auch richtig auswählen kann und auch weitere Funktionen hat, um zum Beispiel Visitenkartendaten zu übertragen, etc., etc. Und solche Funktionalität gibt es dann eben auch, also quasi als Micro-SD-Karte zum Nachrüsten NFC. Ja. Das funktioniert aber nur beim Nexus S oder funktioniert Nein, beim Nexus S funktioniert das natürlich nicht. Brauchst du auch nicht. Der hat ja schon Nein, NFC. Da hat er schon NFC-Chip drin. Und dafür kein Micro-SD-Karten-Slot. Es geht mit allen Geräten, die einen Micro-SD-Karten-Slot haben, natürlich Android drauf, logisch, ab 2.2 soll das funktionieren. Nein, halt, stopp, ab 2.3 natürlich, klar. Und was auch wichtig ist, der Micro-SD-Karten-Slot sollte nicht komplett mit Metall abgeschirmt sein, weil dann wäre es quasi unmöglich, dass die Signale korrekt rüberkommen. Ja, da müssten wir schon sehr viel Glück haben. Und deswegen, wenn also dieser Micro-SD-Karten-Slot komplett mit einer Abschirmung aus Metall versehen ist, dann funktioniert es nicht da drin. Das sind also die Voraussetzungen dafür. Ja, manche Geräte, da reicht auch nur ein warmer Händedruck. Aber da komme ich später dazu. Was haben wir noch? Arkos stellt am 23. Juni neue Honeycomb-Tablets vor. Mhm. Mir würde schon genügen, wenn ich ein Honeycomb-Update auf meinen Arkos 10.1 bekommen würde. Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ne? Das wäre schön, weil ich meine, das ist ja auch noch nicht alt. Ich meine, wann habe ich das gekauft? Im Dezember, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich glaube, das wird mit dem Honeycomb wird das wahrscheinlich nichts werden. Die Arcos-Tablets, die jetzt momentan auf dem Markt sind, die erfüllen wohl noch nicht die Anforderungen für das Honeycomb. Nicht technisch, sondern eben die Lizenzanforderungen von Google. Und da Honeycomb nicht freigegeben wird Open Source, hat da wohl Arcos keine Möglichkeit, dieses draufzupacken. Anders wird es dann wahrscheinlich mit Ice Cream Sandwich aussehen. Ich denke, das wird, wenn sich Arcos dann dafür noch interessiert, bei den jetzigen Tablets, das wird ja die Frage sein, dann wird wahrscheinlich das funktionieren, Ice Cream Sandwich. Aber man muss ja bedenken, ja, das Ice Cream Sandwich kommt Dezember, Januar, also Dezember 2011, Januar 2012. Und ob dann jetzt Arcos noch für die Tablets, die auch jetzt schon wieder eine Zeit lang auf dem Markt sind, dann noch das Ice Cream Sandwich anpassen werden, das ist dann fraglich. Das muss man leider sagen. Also ist eine Glückssache. Verdient hätte es auf jeden Fall das Arcos, das Update. Aber die neuen Tablets, die sind entsprechend offenbar den Honeycomb-Spezifikationen, und da dürfte Honeycomb 3.1 drauf sein dann. Wobei, wenn es am 23. Juni kommt, da bin ich auch noch skeptisch, ob da nicht vielleicht erstmal wieder nur das 3.0 ausgeliefert wird und das 3.1-Update kommt hinterher, wie es dann auch war mit den Arcos Internet-Tablets, die dann erst noch mit 2.1, glaube ich, ausgeliefert wurden und dann kam das Update 2.2 hinterher. Genau. Ja, aber weil wir gerade von Open Source gesprochen haben, dass eben Honeycomb nicht Open Source ist oder wird, ja, so wie das aussieht. HTC Sense bringt jetzt Open Source Entwickler Tools. Und Achtung, jetzt kommt wieder der Rio Skeptiker Modus. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt davon, dass das was Gutes ist. HTC will offenbar hier Entwickler locken, dass die speziell für HTC Sense Apps entwickeln. Ja. Das bedeutet, dass diese Apps nicht einfach so laufen werden auf anderen Android-Geräten. Das wäre eine. Halt, ich muss sofort ein Veto einlegen. Das Ja. kommt auf den Programmierer an. Wenn der Programmierer sagt, ich packe eine App so, dass die halt eben HTC Sense direkt in irgendeiner Form unterstützt, aber auch regulär läuft, dann ist das kein Thema. Weil das wäre ja das Naheliegendste, weil ein Entwickler will ja, dass seine Apps überall laufen. Aber er kann dann meinetwegen für Sense eine Anpassung vornehmen So, und die mit reinpacken. deine, ja, dein Optimismus, hoffentlich hast du recht. Die Erfahrung zeigt, dass es nicht so ist. Was denkst du, wie viele Entwickler noch nicht mal hinkriegen, auf dem Market das auf eine Checkbox zu klicken, damit die Anwendung auch im deutschsprachigen Market verfügbar ist? Noch nicht mal das kriegen manche Entwickler hin oder wollen es hinkriegen, weil sie einfach kein Interesse daran haben. Und wenn jetzt ein HTC Sense-Fan oder eine Firma, die eben mit dieser HTC Sense-Oberfläche sagt, okay, das ist das, was wir brauchen für unsere Benutzer, und dann machen wir das HTC Sense-Programm und sich dann nicht mehr drum kümmern auf andere Versionen, und dann funktioniert es eben nur auf Sense, weil, und das muss man auch sagen, HTC Sense ist ja ganz gut, und hat eben auch spezielle Funktionen drin, die es sonst nirgends gibt. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Programm oder so eine App eben darauf angelegt ist, diese Funktionen zu nutzen, dann ist es ziemlich schwer, wenn nicht sogar manchmal nicht möglich, dass diese App auf anderen Android-Handys läuft. Aber was wir dann haben, ist eine ziemlich heftige Fragmentierung, und zwar eine echte Fragmentierung. Nicht mit den einzelnen Betriebssystemversionen, sondern dann haben wir verschiedene Oberflächen, die eben Apps haben, die nur auf dieser einen Oberfläche läuft. Ja, das Thema haben wir doch, aber ich weiß, was du meinst, und das Thema haben wir ja auch schon mit dem Thema Tegra 2 aufgedeckt. Also die haben ja auch schon so eine Plattform, Da wo war es sie eigene Hardware. Sachen Genau. da, wo dann halt ausschließlich Tegra 2 unterstützen Genau, da war es mit und der dann Hardware. Games halt nur dort laufen. Und das ist ja auch schon ein Zeichen von Fragmentierung. Ja. Man muss die Vor- und die Nachteile genießen, sage ich mal, von einem offenen System. Und das Recht von HTC ist es ja durchaus, in einem offenen System zu sagen, ich habe was draufgepackt, programmier bitte dafür. Und Ja, ich klar. denke, man darf das auch nicht verbieten, weil sonst gehen wir dann in eine Ecke rein, wo wir andere Nein. Firmen regelrecht verfluchen. Nein, verbieten darf man das nicht, aber ich finde es bedenklich. Und Du das hast ist, Angst davor. ja, das ist, ich finde, das ist kein gutes Zeichen, weil ich weiß ja, Open Source cool, ja, aber das bedeutet auch, dass jetzt wahrscheinlich eine Flut von Open Source Programmierern sich diese APIs und diese Entwicklertools von HTC Sense schnappen oder für HTC Sense schnappen und dann reihenweise Programme programmieren, die aber eben nur noch auf HTC Sense laufen. Gerade die Open Source Entwickler machen das ja. Und das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, weil du sagtest, ja gut, jeder will ja, dass die Programme möglichst auf einer breiten Plattform laufen. Tja, aber das ist ja nur dann der Fall, wenn sie auch kommerziell sind. Gerade bei den Open Source Entwicklern haben wir ja das Problem, dass die manchmal für ein System entwickeln, ja, und sich aber überhaupt nicht darum kümmern, dass es vielleicht möglicherweise bei anderen nicht läuft dann. Ja. Siehe Linux, ja. Dann wird dann für eine spezielle Konfiguration unter Umständen programmiert, Warum? Weil eben kein Interesse dran ist, da ist, dass es überall funktioniert. Das soll einfach nur für eine gewisse Gruppe funktionieren. Und da sehe ich halt die Gefahr. Wie gesagt, die kleinen Entwickler werden diese HTC-Sense-Entwickler-Tools dankend annehmen, weil die sollen offenbar wirklich interessant sein. Und HTC-Sense bietet ja auch interessante Funktionen. Und ja, dann kommen eben eine Flut von HTC-Sense-Only-Programmen. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist ja, dann übel. Ich glaube, du malst zu schwarz. Ja, ich denke, wie immer. So viel HTC-Sense-User gibt es auch wieder nicht. Ich sag ja. Ich meine, es gibt eine große Anzahl, da hast du recht. Es gibt viele, viele HTC-Fans sogar. Also die sogar alles auf diese Sense schwören. Ja. Aber es ist nicht die breite Masse. Die breite Masse, denke ich, ist querbeet. Also HTC-Sense, ich weiß nicht, ich kenne keine Zahlen, aber ich schätze mal, dass der größte Prozentsatz vom Markt sowieso Samsung hat. Vermute ich. Ich weiß nicht, hast du mal irgendwelche Zahlen gesehen der Verteilung? Nee, leider nicht, aber ich weiß. Das ist eine gute Idee, vielleicht bis zur nächsten Woche mal da ein bisschen Nachforschung zu treiben, weil mich würde das auch mal interessieren, wer jetzt eigentlich die weiteste Verbreitung hat. Ich denke, dass da Samsung ganz, ganz weit oben steht. Ja, ich muss sagen, es ist so, dass HTC eigentlich ja ziemlich viele Geräte hat und auch schon ziemlich lange auf dem Markt ist, ja. Und ich denke doch, dass da doch eine ziemlich große Basis schon vorhanden ist, wenn man sieht, wie viel verschiedene Geräte es dann gibt, ne? Und ist ja auch, wie gesagt, nicht schlecht und hat noch sogar seine Fangruppe. Die Entwickler, habe ich gelesen, letztens sind übrigens sehr begeistert von ihrem eigenen HTC Sense System. Die stehen da voll dahinter. Finde ich auch gut. Aber ich denke, das ist da schon eins der am weitesten verbreitetsten UIs für Android. Ne? Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ja gut, es kommt jetzt drauf an, wie es weitergeht mit dem HTC Sensation und je nachdem, wie da die Lage sein wird in Zukunft, werde ich ja da das selbst verspüren können. Was das Sense so alles leistet. Ja, ich bin da auch mal gespannt, ja. Also im Moment muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich echt erschrocken, was da für Nachrichten momentan rumgehen und was man da auch sieht an Beispielen. Da wird es mir richtig schlecht. Muss ich nur sagen, mein Gott, was macht denn da HTC? Ich komme gleich dazu, ja. Ich sag's gleich mal so. Ich bin da sehr skeptisch, was dieses Video an betrifft. Und es ist eigentlich nicht plausibel, was dort gezeigt wird. Ich muss ganz klar sagen. Ich sag's mal so. Es ist deswegen nicht plausibel, weil es gibt zwei verschiedene Videos, ja. Und mindestens eines davon ist gefaked, da bin ich ganz sicher. Warum? Ja, die beiden Videos habe ich ja verlinkt. Einmal ein Video, wo die Signalstärke extrem abgeschwächt wird bei der Suche nach Wi-Fi-Hotspots. Und das zweite Video, was den Bluetooth-Datenstrom unterbricht beim Musikhören. Und zwar jedes Mal, wenn die gesamte Rückseite verdeckt wird. Ja, wenn man aber weiß, dass das Gerät ist ja so gebaut, dass die Antennen sind ja in der Rückseite drin. Und was ich wiederum ein bisschen erschreckend finde, die Abdeckung verbindet diese Antennen durch einen Federkontakt. Ja. Und Federkontakte sind ja bekannt dafür, dass wenn die mit der Zeit ausleiern und den Kontakt verlieren. Ja, hat vielleicht jetzt nichts mit dem Problem zu tun, aber ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass man die Antenne hinten gut blockieren kann. Weil sie halt eben nur hinten ist und nicht an der Seite. Also aber aus dem einfachen Grund halte ich das für nicht plausibel. Die 3G-Antenne und die Bluetooth-Antenne sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In dem einen Video wird gezeigt, es geht ja 3G, Wi-Fi und Bluetooth. Ja, die drei Systeme. Übrigens, die 3G, von schlechtem 3G-Empfang habe ich noch nichts gesehen. Das eine zeigt Abfall von der Empfangsleistung und Sendeleistung bei WLAN, bei Wi-Fi. Und das andere Video zeigt die Sendeunterbrechung bei Bluetooth. So. Jetzt kommt es drauf an. Also ich kann dir das mit dem Bluetooth, diese Senderunterbrechung, mit jedem Gerät machen. Nämlich dann, wenn ich so weit weggehe von einem Gerät, dass es gerade noch so funktioniert. Wenn ich dann auch, sei es auch nur mit der Hand, die Antenne etwas abdecke, verliert die Verbindung. Ich habe das öfters gehabt. Es hat manchmal sogar gereicht, Funkkopfhörer und Handy in der Tasche. Handy liegt an meinem Körper an. Wenn ich dann mit dem Funkkopfhörer hier noch die zum Beispiel beim Verrücken die Hand drauf halt, ja, auf den Empfänger, gibt's Störungen, gibt's Aussätze. Also Bluetooth kann man ganz leicht ablocken, das wird kein Problem sein. Das heißt, bei dem Video hätte man nur eins müssen machen, das Gerät weit genug wegstellen, sagen wir mal 10 Meter, da geht's meistens gerade noch so, wenn nichts dazwischen ist. Und sobald man dann die Hand dazwischen tut, wird die Verbindung unterbrochen. So. Nichts anderes ist es. So, jetzt die WLAN-Verbindung. Das ist zum Beispiel ganz skurril. Mit der WLAN-Verbindung. Also erstmal natürlich gilt das auch für diese WLAN-Verbindung. Da wurde gezeigt, jede Menge WLAN-Hotspots waren da zu sehen und da hatte die Position verändert und hat praktisch mit der Hand hinten abgedeckt und dann sind die ein nach dem anderen weggegangen, außer den paar stärksten. Ja. Gut. Auch da ist wieder so eine Geschichte. Ja, das kann natürlich sein, aber auch da ist es so, wenn der Hotspot weit genug weg ist, ja, dann genügt auch schon ein Verändern vom Telefon. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach so auf den Tisch lege, ja, hier so, also nicht auf die Hand, sondern auf den Tisch, ja, ich mache es jetzt nur an der Hand, damit man es in der Kamera sieht, und lege es in eine Richtung, gut, dann drehe ich es einfach nur so in die andere Richtung und dann ist vielleicht dann ist garantiert vom einen oder anderen Hotspot die Verbindung weg. Ja. Weil auch da ist natürlich so, dass es, je weiter das weg ist, ganz, ganz kritisch wird, diese Verbindung bei den Hotspots. Aussagekräftig wird das eigentlich nur, wenn das bei einer 3G-Verbindung passieren würde. Ja. Und es kommt auch übrigens auch noch auf den Router an, den man verwendet. Und Übungen sogar, teilweise sogar, ob die Antennen zum Beispiel nach oben ausgerichtet sind oder nach der Seite. Ja, und wie hoch der Router im Raum angebracht ist. Ja, also wenn er zum Beispiel, wie ich schon gesehen habe, bei den Leuten unten auf dem Boden steht, ja, ist es nicht ganz so gut, ja, wenn dann die Antennen noch flach liegen, damit es ja nicht so schlimm aussieht, ja, dann kann man es gleich ganz vergessen, da hat man die Hälfte von der Reichweite. Macht man das Ding nach oben und richtet die Antennen dann quasi nach unten, ja, dann ist es relativ gut, innerhalb von der Wohnung zu empfangen. Ja. Nach oben hin gesehen, aber wiederum nicht. Also das ist eine kritische Geschichte mit den ganzen Ausrichtungen, Antenne, WLAN-Router, Handy selbst. Und ich würde da jetzt das noch nicht so überbewerten. Und mindestens eins davon, würde ich mal sagen, ist gefaked. Ja. Oder eben, dass es eben nur so zufälligerweise halt eben die Gegebenheiten so schlecht sind, dass es eben nicht da klappt. Oder bewusst so schlecht gemacht wurden, dass es nicht klappt. Also, wie gesagt, wenn es beim 3G-Netzwerk passiert, dann ist die Sache schon ganz anders zu bewerten, weil da ist es ja so, wenn man sehr, sehr schwache Empfang hat zu einer Basisstation, schaltet das Handy ja zur nächsten Basisstation, sofern vorhanden. Ja. Und dann ist es wieder okay. Ja, so sollte das normalerweise sein, jedenfalls. Was aber hier bei diesem Bluetooth und WLAN eben nicht der Fall ist, da hat man eine Station, mit der man verbunden ist und da müssen eben die Verbindungswege gut sein. Und ansonsten, ja, egal welches Handy, kann dann Auswirkungen haben, alleine schon durch Verändern der Position und natürlich durch Handauflegen. Ja. Also, mein menschlicher Körper hat Einfluss auf Empfang, das ist klar. Das kann man nur mal sehen, wenn man jetzt zum Beispiel an alte UKW-Radios, ja, hat man vielleicht einen schlechten Empfang. So, dann greift man oben an die Antenne, dann wird der Empfang besser, weil man selbst ein bisschen als Antenne mitfungiert. Ja, aber, tja, das ist halt immer so. Funkwellen lassen sich beeinflussen. Du kannst ja eine Antenne einoperieren lassen, vom Bein bis zum Arm. Ja, genau. Und dann hast du den besten Empfang aller Zeiten. Genau. Das wär's dann. Oder Oder du hast einen Spezialakku. Ja, gut, da komme ich jetzt gleich noch Gutes dazu. Stichwort, ne? Ja, da komme ich gleich dazu. Aber um nochmal kurz beim HTC Sensation zu bleiben, da ist jetzt auch ein Review-Video von Android Central erschienen. Wer also dem Englischen mächtig ist, dem sei das empfohlen. Auf der Seite sind ausgiebige Informationen zu lesen. Und das Video zeigt auch nochmal einiges von dem HTC. Und ich muss sagen, diese neue HTC Sense-Oberfläche, ich bin ja kein HTC Sense-Fan, ich hasse HTC Sense, ja. Ja, ich habe dir ja schon gesagt, die sieht richtig gut aus. Ja, aber diese neue Oberfläche bei dem HTC Sensation, dieses neue Sense, sieht richtig gut aus und es hat Funktionen drin, wo mir richtig die Kinnlade runtergefallen ist. Da muss ich gleich nochmal im Android Market gucken, ob es dann eine Alternative gibt für andere Handys. Nämlich das Live-Weather Wallpaper von HTC Ja. Sense. Das ist dermaßen genial. Die Du, das ist aber Animations. nicht neu. Das ist Nein, aber aber. nicht neu. Das gab es schon im alten Sense. Da Ja. kommt auch ein Scheibenwischer bei Aber, Regen, ne? ja, aber nicht, nein, nein, nicht in der Qualität und nicht als Live-Wallpaper. Was du meinst, war das Widget. Ja, wenn man das aufgerufen hat und so, dann kam dieser Scheibenwischer und Krams da. Es gab auch vorher ein Live-Wallpaper, allerdings nicht in der Qualität. Die Animationen sind superb. Aber ich kann ja gleich sagen, da wird auch der Prozessor dazu gebraucht. Ja, 1,2 GHz Dual-Core-Prozessor. Wenn du das mit einem normalen 1 GHz Single-Core-Prozessor machst, na dann, gute Nacht, sage ich dir nur. Weil das sind High-Quality-Animationen, die da im Hintergrund abgespielt werden als Live-Wallpaper und sich je nach Wetterlage dann auch verändern. Ja. Und wehe, dann, es kommt ein Gewitter, dann hast du auch ein Gewitter auf dem Handy. Und was für eins, ja. Irre, sage ich dir nur. Coole Geschichte. Also das ist definitiv ein schöner Pluspunkt. Die Optik sieht sehr, sehr gut aus. Dreidimensionale Effekte wie sagt man, Wechseln des Homescreens, ja, so wenn man so rechts und links schiebt, ja. Wenn man das macht, dann gibt es richtig 3D-Effekte bei manchen Widgets sogar, dass die Schrift sich dann quasi abhebt von dem Widget und dreidimensional quasi so rüberschwebt. Wenn man schnell genug hier mit dem Finger hin und her fährt, dann kommt ein Karusselleffekt, wo man dann alle Oberflächen in einem Karussell angeordnet sieht und wenn es dann langsamer wird, dann zoomt es wieder ran, bis dann letztendlich das bei einem stehen bleibt. Also Eye Candies bis zum Abwinken, sage ich nur. Sieht toll aus. Wer angeben will, ja, das ist genau richtig, ja. Da bleibt jedem anderen Smartphone-Besitzer bleibt da die Spucke weg. Wenn der sieht, was da für Effekte standardmäßig drauf sind, der Hammer, sage ich nur. Ja. Und auch ansonsten wird in dem Video noch ein paar nützliche Sachen gezeigt. Und auch nochmal erwähnt, dass die Geschwindigkeit gerade beim Surfen atemberaubend ist bei diesem Sensation. Ja. Da wird man fast ein bisschen neidisch. Ja. Aber es war klar, dass wenn der Dual-Core-Prozessor ausgereizt wird, selbst mit 1 GHz schon ziemlich gut ist, das 1,2 GHz ist natürlich dann noch die Krönung von dem Ganzen. Wobei ich sage, diese 0,2 GHz, die werden für HTC Sense definitiv verbraten, was das an zusätzlicher Rechenleistung braucht. Ja. Ich bin mal auf die Benchmarks gespannt dann, aber ja, dieses Review sagt schon einiges aus. Es ist übrigens die europäische Version, die getestet wurde. Und um jetzt nochmal kurz auf dieses Empfangsproblem bei Wi-Fi und Bluetooth zu kommen, wenn es denn eins ist, was ich bezweifle. Diese Europa-Version unterscheidet sich massiv durch die Version, die in den USA angeboten wird. Nicht nur alleine wegen den Frequenzen, sondern auch wegen der Bauweise hinten und auch da muss ich ganz klar sagen, es gibt ja auch, glaube ich, ein Sensation 4G, ja, wenn ich das richtig weiß. Also, Ja. das ist für ein anderes Netzwerk, ja, das überhaupt gar nichts mehr mit unserem GSM zu tun hat. Von daher sind die Empfangsteile eh komplett anders. Wie das natürlich mit dem Wi-Fi und dem Bluetooth aussieht, weiß ich nicht genau. Aber ich würde mich da nicht verrückt machen lassen. Europäische Version ist eine andere als die, wo gezeigt wird in den Videos. Und zusätzlich ist sehr fraglich, ob das wirklich ein Problem ist. Also es gibt noch ein paar Punkte, die im Moment mich ein bisschen, sag ich mal, wo mein Gedanke an HTC Sensation ein bisschen erschüttert. Hm? Das ist einmal, ich habe einen Vergleich gemacht. Ich habe mir mal alle Videos, die ich so gefunden habe, die in Full HD gedreht wurden, von einem Sensation und von einem Samsung Galaxy 2S angeguckt, S2. Mhm. Und muss sagen, das Samsung ist bei Längen besser. Also es hat teilweise so eine scharfe Qualität, dass es mir fast schlecht geworden ist. Mhm. Wo das HTC Sensation eher ja, so Matschfarben rüberkam und nicht wirklich, es hat nicht wirklich HD ausgesehen, was darüber kam, sondern es war einfach nur SD, wo auch Hochauflösung getrimmt wurde. So sehen die Unterschiede aus, jetzt im ganz extremen Fall. Aber da war ich ein bisschen enttäuscht von den hochgeladenen Videos. Wie gesagt, guckt euch mal einfach, man muss es einfach mal sich angucken, unter YouTube einfach mal eingeben, Videodemonstrationen jeweils von HTC Sensation und Samsung Galaxy S2. Und ich sag nur, der Unterschied ist wirklich sehr, sehr deutlich. Na gut, Samsung Galaxy ich bin auch nicht der Einzige, der jetzt speziell die Kameralinse, sag ich mal, hier als eher schlecht beurteilt, sondern es gibt auch den einen oder anderen Bericht, wo auch von den Fotos gesprochen wird, die für diese Auflösung, die das Gerät eigentlich bietet, erstaunlich schlecht sind. Ja, ich hoffe nur, dass die ihre Linsen richtig gereinigt haben, weil das ist ein bekanntes HTC-Problem. Ja. Dass die Linsen nicht sauber waren. Ja, genau. Die werden nämlich bei vielen Modellen, vor allem in den USA, mit einem Schutzfilm ausgeliefert. Mhm. Ja. Und die muss man richtig, da muss man die richtig, mit einem richtig schönen Mikrofasertuch muss man die Linsen richtig sauber polieren. Da reicht nicht, wenn man mal hier am T-Shirt irgendwie reibt, sondern die müssen richtig schön sauber poliert werden. Ja. Da ist so ein schmieriger Schutzfilm drauf. So ähnlich wie bei Autos, die vom Werk kommen und neu lackiert sind, mit so einem Schutzfilm drüber, und dann müssen die erstmal freigemacht werden. Ansonsten gibt es nämlich so ein milchiges Bild. Blasses, milchiges Bild. Das ist dann typisch. Guck dir doch mal einfach die Videos an, was du so findest unter Demo-Videos 1080p. Mhm. Und es gibt ein Video vom Samsung Galaxy 2S, wo jemand an einem Bahnhof oder so aufgenommen hat, hat es halt eben fixiert, dass keine Erschütterungen da sind. Und da bin ich mal umgefallen. Ich habe gedacht, ich gucke jetzt wirklich HDTV-Fernsehen. Also wahnsinnige Qualität. Aber ja, guck's dir selber einfach mal an und mach dir dein eigenes Bild. Ja gut, man kann ja nicht alles haben. Ne? Ich meine, die HTC-Kameras sind gut, sind okay. Gut, mit Samsung ist ja das auch was, mit Nexus S ist ja auch Samsung. Ist gut. Kann man nichts sagen. Ich mache auch schöne, gestochen scharfe Bilder, aber es ist nicht immer ganz optimal. Also. Dann gibt's noch ein Manko. Also hier wurde, in diesem Video wird auch so wunderschön diese kleine Lupe gezeigt, die beim gesperrten Gerät gezeigt, also bei so gesperrten Gerät hat man so einen Kreis, den man in die Mitte zieht zum Entsperren. Ja. Man kann aber auch die vier Applikationen, die man vordefiniert, in den Kreis ziehen und kann die dann sofort starten, ohne entsperren zu müssen. Und dieses Applikation in den Kreis ziehen, da beschweren sich sehr, sehr viele, dass das halt eben nicht richtig funktioniert. Das ist also auch noch so ein Punkt, wo es so ein bisschen noch nicht ausgereift ist. Dann kommt der Punkt NFC-Chip, der kommen soll, aber noch fehlt. Dann weiß man nicht, ist der Bootloader jetzt wirklich schon freigeschaltet oder nicht. Das sind so viele Dinge, die ja jetzt auf dieses HTC einprasseln, die einem wirklich starkes Bedenken machen. Ja. Also zum Thema, gut, mit dem NFC-Chip ist klar, ja, haben wir ja schon gesagt. Mit den Qualitätsdingern würde ich empfehlen, den ausführlichen Review von Android Central mal durchzulesen und das Video sich anzuschauen. Die Jungs kennen sich aus, die machen keine Sensationsvideos, sondern die machen richtige Tests. Und da lobt zum Beispiel das gute Display, ja, die hohe Qualität, die Geschwindigkeit und so weiter und so weiter. Also ich würde da nicht ganz gleich so schwarz sehen und mal diesen Test durchlesen, was die dann so als Fachleute so empfinden, kann man bei den Jungs ja schon sagen. Ne? Also wir hatten doch mal das Thema Farbverfälschung bei Super AMOLED Displays. Ja, genau. Und seltsamerweise wird aber genau das von vielen Webseiten als positiv bewertet. Also die sagen alle, ja, das Samsung Galaxy 2S wäre besser wegen dem Super Ja. AMOLED-Display, weil es einfach kontrastreicher herkommt, allerdings facto wieder mit Farbstich. Ja, ist normal. Es ist halt so beim AMOLED. Deswegen ist es ja schöner, weil die meisten Leute eben total überzogene, unnatürliche Farben eben als besser empfinden, als wenn die blanke Realität eben, ja, da ist eben mal ein Bild, wenn du das im tristen Grau machst, dann ist es eben mal trist und grau, ja. Und auf dem AMOLED sieht es dann richtig schön, ah ja, schön leuchtend aus, ne? Ist aber Ist dann ein eben nicht. leuchtendes Grau. Ja, ist ein leuchtendes Grau, genau. Ah, Tja, super. das ist ein leidiges Thema, ne? Realität versus das, was die Leute sehen wollen. Ja. Aber das ist ja immer ein Problem. Stell dir mal vor, James Bond wäre 100% realistisch. Ja. Ich glaube, das käme nicht so gut an. Und das nächste, was mich richtig megamäßig anpinkelt, ja, ist das Veröffentlichungsdatum der Brand-Free-Version. Das ist Ende Juli. Also das ist weit, weit mehr als der angekündigte Monat, den da Vodafone exklusiv hat. Und alle Anbieter, die man ja, die das Gerät jetzt schon zum Vorverkauf anbieten, sagen Ende Juli. Wohlbemerkt L, Li. Das heißt, erst Ende nächsten Monat, und das finde ich schon extremst Ja, heftig. dann kannst du da mal nachempfinden, wie ich mich gefühlt habe mit dem Nexus S, das immer und immer wieder verschoben wurde. Dann kam es auch erstmal noch exklusiv für Und was mich Vodafone. auch nervt, ist diese ständige Preissteigerung. Also im Moment ist es so, dass das Gerät von Tag zu Tag teurer wird. Also die gebrandete Version, die es bei Vodafone gibt, muss ja richtig mega scheiße sein. Entschuldigung, ich betone muss. Weil viele versuchen es nämlich jetzt schon wieder zu verkaufen, weil die sind anscheinend nicht zufrieden mit den Apps, die da drauf sind. Ja, dann Die müsste ja der scheinen Preis aber mächtig, fallen. mächtig Probleme zu machen. Und die werden auch ja jetzt schon zu ganz guten Preisen verkauft. Aber du weißt ja, ich will kein gebrandetes. Und im Umkehrschluss werden die Vorverkaufspreise erhöht. Also ich hatte den ersten Preis, den ich gesehen habe, war 598 Euro. Jetzt ist es inzwischen schon bei 620. Hallo? Ja, das Was soll wird. das? Wenn ich ein Samsung sehe, was momentan für 5, ja, ich sag mal so im Durchschnitt 550 Euro verkauft wird, dann ist es vielleicht nicht ganz passend. Also Ja. ich denke, ich werde es nicht sofort kaufen, wenn es da ist. Ich warte eine Woche, weil eine Woche später wird es wahrscheinlich ein Huni weniger Ich wollte es kosten. gerade sagen, also das wird definitiv nicht bei dem Preis bleiben. Ja. Gut. Ich wollte erst vorbestellen, aber Entschuldigung, nicht für diesen Preis. Gut, ich weiß nicht, warum jetzt ausgerechnet das HTC Sensation davon für die Preissteigerung besonders stark betroffen ist. Keine Ahnung, vielleicht weil es ein neueres Modell ist. Aber die Preissteigerung werden wir ja noch sowieso noch spüren bei allen Smartphones, ja, im Moment, weil jetzt langsam aber sicher schlägt da die Krise in Japan übrigens durch. Und da haben schon einige Firmen angekündigt, dass Displays also wirklich sehr viel teurer werden. Ja. Dass es sogar Engpässe geben wird. Und wir können nur hoffen, dass hier das Sensation auch tatsächlich dann das ungebrandete auch tatsächlich im Juli dann verfügbar ist. Weil die Hersteller haben teilweise ziemlich Probleme, Teile zu bekommen. Ja. Wollen wir mal abwarten, wie sich das noch entwickelt. Wir haben es ja schon mal gesagt, jetzt langsam schlägt es so ein bisschen durch. Warum jetzt ausgerechnet das HTC Sensation davon allerdings betroffen sein soll, das kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ja, Wenn vielleicht ja, irgendeins der besonders der Teile, die das Gerät besonders auszeichnen. Das Display zum Beispiel oder das Display Glas vielleicht, man weiß ja nie. Ja, genau. Weil es ist ja ein Gorilla Glas. Ich weiß, für die Leute, Vielleicht die ist es ja das der nicht Akku. kennen, es ist ein kratzsicheres Glas. Vielleicht ist es ja der Akku. Vielleicht ist es der Akku, ja. Aber Genau. gut, ich habe ja eine neue Lösung ausfindig gemacht. Ja. Also es gibt ja inzwischen Akkus, die viel, viel besser sind als das, was beim Gerät Ja. mitgeliefert wird. Genau. Das sind wir wieder beim Mo Speziale Nummer 3. Ja. Und der Mo hat mal einen ganz besonderer Akku entdeckt und wir hören es uns einfach mal an jetzt. The Mo Special. Der nicht ganz so ernst gemeinte Beitrag. Hallo liebe Zuhörer, heute habe ich eine besondere Neuigkeit für alle Dauersurfer. Endlich ist es soweit. Das Super-Dauer-Akku der Superlative. Ha! Mit einer Betriebszeit von 350 Millionen Stunden ist, in Vollauslastung wohl bemerkt, macht dieses Kernspaltungsreaktor-Akku jedem Nutzer die Hose feucht. Da dieses 12x12 cm große Akku in kein Gerät passt, bekommt man ein Kabel zum Anstecken für alle gängigen Handymodelle. Für das Nachfüllen des Kühlkreislaufes dieses Siedewasserreaktors, welches dieses Gerät mit einem 110 Dezibel Signalton meldet, sollte immer eine Flasche Wasser mit sich geführt werden. Die mitgelieferte Tasche, haha, die ist richtig gut, die schützt vor Flugzeugabstürzen und Terroranschlägen. Naja, sollte das Akku nach einer Alarmzeit von 2 Minuten nicht nachgefüllt werden, kommt es zu einer Hosentaschenkernschmelze. Dies ist jedoch nicht ganz so schlimm, werfen Sie das Akku einfach in den nächsten See oder Fluss. Die Betriebsstrahlung von 2500 Millisievert pro Stunde kann ein Atomkraftfreund nicht aus der Ruhe bringen. Ein paar Jahre weniger Leben spielt bei einem geringen Preis von 1255 Euro des Akkus natürlich keine Rolle. Das Einzige, was der Benutzer nicht tun sollte, ist ein eigener Wechsel des Brennstabes. Dafür sind die Kollegen der Firma MLFBS, das heißt Mein Leben für billigen Strom, zuständig. Für die Sparfüchse unter euch gibt es eine Aktion im Moment, da müsst ihr unbedingt schnell reagieren, 3 zum Preis von 2. Damit habt ihr sage und schreibe über 1 Milliarde Stunden Akkubetriebszeit. Ja, das ist der absolute Hammer. Also, ich kann euch sagen, Wahnsinn, nie wieder Akku nachladen, bestellt, bestellt, bestellt, bestellt. Das bisschen weniger Leben spielt überhaupt gar keine Rolle. Guten Tag. The most special. Tja, okay, ich glaube, das ist nichts für mich. Warum? Nee, ich hab da lieber... So, wenn man den Preis hört und dann auf diese vielen, vielen Stunden gerechnet, wo man dann nicht aufladen muss und nix, das ist auch das bisschen Leben wert, oder? Nein, dann mache ich hinten lieber ein paar Solarzellen dran und leg's Handy in die Sonne. Dann ist es auch wieder geladen. Ja, oder du machst ein kleines Windrad dran. Genau. Oder schließt erstmal Fahrrad fahren, hängst es dann an eine Stange. So ja, nein, das ist es doch. Gibt es eigentlich noch kein Ladegerät für ein Dynamo vom Rad? So, dann kann man ja strampeln und dann beim Rad fahren. Ne? Meine Güte. Ja, also es war nicht ganz so ernst gemeint, ja. Aber ich denke, unsere Freunde haben das kapiert. Also Leute, jetzt bitte nicht ins Geschäft gehen und nach einem Kernreaktor-Akku fragen. Ja? Sonst kriegt ihr echt Probleme. Das kann ich Siedewasser, ja, Siedewasser. Siedewasserreaktor-Akku, bitte. Ja, genau. Nein. Ja, das bisschen Tschernobyl in der Hosentasche, das ist nicht schlimm. Hauptsache man hat billigen Strom. Na gut, jetzt weiß ich... Du hast noch was zum Zwitschern, habe ich gesehen. Ja, ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich ihn zur Überleitung bringen soll, weil es ist was total anderes, ja. Also. Höchstens das, was da vorgefallen ist, vielleicht so eine Art Super-GAU in der Social Network-Szene ist. Ja. TweetDeck wurde ja jetzt, also wir haben es schon mal gesagt, von Twitter gekauft. Ja. Und auf der TweetDeck-Seite ist schon schön zu lesen, dass Änderungen unvermeidlich sind, ja, bei TweetDeck jetzt. Die freuen sich alle, die Entwickler von TweetDeck, ja, das kann ich mir vorstellen, die haben bestimmt genug Kohle dafür bekommen, aber die Veränderungen sind quasi da schon durch die Hintertür angekündigt. Und so, jetzt Spekulationsmodus an, ja. Wie lange wird es dauern, bis Twitter die Unterstützung von Facebook und Foursquare und Google Buzz zum Beispiel dann rauswirft. Da werden wir mal gespannt sein, wie lange das dauert, ob sie das machen. Wenn sie klug sind, machen sie es nicht, dann werden die Leute nämlich auch TweetDeck weiter verwenden. Wenn sie es machen, ja, dann braucht man Alternativen. Natürlich wäre es eine Alternative, ein Programm zu verwenden, das es auch kann, nur TweetDeck ist halt ziemlich gut. Und kann eben nicht so leicht ersetzt werden. Es gibt so dieses Seismic, Wobei da mir die Android-Unterstützung nicht ganz so zusagt, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass die, also die Android-Abteilung, die Entwicklerabteilung von Seismic dann doch ein bisschen langsamer ist, sprich so immer ein halbes Jahr hinterherhinkt, wenn nicht noch länger, was ich nicht ganz verstehen kann. Und deswegen ist es auf Android nur bedingt zu empfehlen. Eine andere Alternative wäre, wenn das tatsächlich der Fall ist, hier komplett umzudenken und zumindest für das Verbreiten seiner Nachrichten, und das ist ja eine der Hauptsachen bei TweetDeck, dann zum Beispiel seinen Blog zu benutzen, ja, und mit dem Dienst Twitter-Feed seinen Blog zu verbreiten über Twitter, Facebook, Google Buzz und so weiter und so weiter. Ja. Also das ist durchaus möglich. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist sogar teilweise noch einfacher als mit TweetDeck, da man gute Applikationen findet für WordPress und Blogger.com, vor allem Blogger.com auf Android. Da hat Google sogar was Eigenes rausgebracht, diese Blogger.com-App. Und da geht's ganz ruckzuck. Ja, also Bild machen, ja, zack, und schon hat man das da drauf und kann das dann quasi in alle Netzwerke verschicken. Auch auf dem Hintergrund, nach dem Hintergrund, dass eben jetzt Twitter den eigenen Bildservice genommen hat oder gekauft hat sozusagen, oder Kooperation, wie auch immer wenn man das ausreden will, nämlich Photobucket. Und jetzt sind die anderen Anbieter von Fotosoftware oder von Fotoservices doch dann tatsächlich ziemlich unter Druck geraten. Also sowas wie Epsilon Frog und TweetPic, die werden in Zukunft ziemlich stark zu beißen haben, weil Twitter das jetzt selbst machen will. Also nachdem die Clients an sich reißen und auch den Entwicklern Steine in den Weg schmeißen, neue Clients zu entwickeln, krallen die sich jetzt auch noch den Fotoservice-Dienst. Und ja, das ist eigentlich dann schon ziemlich düstere Wolken für die anderen Anbieter. Auch hier, Twitter hat auch hier eine Klausel in den Geschäftsbedingungen drin, dass eingestellte Inhalte, also Bilder, die man bei Twitter hochlädt, das haben die schon länger drin, als ob sie es gewusst hätten, dass sie mal einen Bilderdienst kaufen, ne? Dass man also quasi ein uneingeschränktes Nutzungsrecht an Twitter überträgt, das beinhaltet auch das Verkaufen, das kommerzielle Verkaufen der Bilder, die man hochlädt, ist nicht schön, ja. Also im Gegensatz zu dem, wenn man auf seinem eigenen Blog das Bild hochlädt, bleibt man Herr über seinen Content. Der Link, der über Twitter verschickt wird dann, da ist es rechtlich absolut nicht möglich, dass Twitter sich den quasi dann unter den Nagel reißt, also den Blogpost quasi dann über Twitter konfisziert. Das geht nicht. So, dass man eben da gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen hat. Ja. Und eben seinen Content in seinem Blog behält. Gleichzeitig kann man das TweetDeck-Problem, wenn es denn eins geben wird, damit lösen und auch das Bilder-Service-Problem. Ja, ne? Also ich mache mir da schon Gedanken, warum, weil ich nämlich TweetDeck sehr, sehr häufig benutze, aber auf jeden Fall brauche ich diesen Multi-Plattform-Dienst. Es nützt mir nichts, wenn ich eine Nachricht für Twitter abschicke, dann kann ich auch auf die Twitter-Webseite gehen. Nein, ich muss mit einmal schreiben, mehrere Netzwerke erreichen und deswegen ist TweetDeck ein unverzichtbares Hilfsmittel für mich und ansonsten eben mit dem Blog und Twitter-Feed kann man das allerdings genau so machen. Ja. Und ja, das wird dann wohl auch die Alternative sein. Also nochmal, was ist Twitter-Feed? Twitter-Feed nimmt quasi den RSS-Feed vom Blog und tut dann die Nachrichten relativ schnell dann rausschicken und dann an die verschiedenen Netzwerke verteilen. Und das ist dann eine gute Sache. Ja, also so sieht es aus. Das sind die Alternativen. Ich habe nochmal einen kleinen Artikel, allerdings in Englisch gemacht. Da könnt ihr das mal noch nachlesen. Wird bestimmt... Ich sag, das wird bestimmt noch ein Problem werden, weil ich glaube, Twitter macht das. Twitter nimmt die anderen Dienste raus, bestimmt. Ja, auch nur logisch. Ich sag immer nur abwarten. Ja, klar. Spekulationspolka. Ja, gut, ich habe ja schon mal gesagt, wenn wir nicht spekulieren können, brauchen wir gar nichts zu machen. Ja, dann machen wir die alte News von vorletzter Woche. Und Gut, dann habe ich auch was hier zum und dann ist es kräftig ungefähr so spekulieren. interessant wie ein Schweizer Käse. Kennst du den Coupon-Dienst in den USA mit dem Namen Groupon, Ja. welches Google mal vorhatte zu kaufen für, ich weiß gar nicht mehr die Summe, ich glaube 8 Milliarden oder so, also Ja, relativ ja. große Summe. Ziehen Und los. ja, gut, Google hat es jetzt anders gemacht. Google geht nämlich mit einem eigenen Dienst jetzt online. iCookIDA. Und zwar mit Google Offers. Und wird ja da das gleiche oder ein ähnliches Geschäftsmodell starten. Groupon ist natürlich stinksauer und hat auch nicht wenig Angst davor. Man darf ja nicht vergessen, was für eine Macht Google hat. Naja. Ja, gut, ich meine, zumindest was die eigenen Benutzer betrifft, ist Google sehr, sehr stark. Google ist auch noch ganz, ganz oben. Es gibt ja die Angst vor dem Social Networking. Ja. Ja, die ist da und Google möchte sich ja auch ein zweites Standbein noch mit aufbauen. Ja, aber sieht ja nicht gut aus momentan. Mit Groupon meinst du jetzt, Nein, mit oder? Google in diesen Ach so, Sachen. mit Also, dem sind neuen wir mal Dienst. ehrlich, alles, was Google bisher in dem Social-Bereich gemacht hat, ja, ist eine Katastrophe. Ja, also zumindest was den Erfolg betrifft. Ich finde die Dienste gut, wie zum Beispiel Google Buzz, ja. Ich habe bis jetzt noch nichts entdeckt, was Google Buzz das Wasser reichen kann. Ja, aber sind wir mal ehrlich, das Ding ist in der Versenkung verschwunden. Warum? Weil die echten Social-Funktionen, Social-Network-Funktionen eben nicht vorhanden sind. Ja, da ist keine Seite mit den schönen Bildchen von den Leuten, von seinen Bekannten nebendran, ja, die man anklicken kann. Da gibt es keine Spiele, die man mit den Leuten spielen kann. Und das sagen wir mal ganz ehrlich, ja. Der absolut größte Anteil von sozialen Interaktionen bei Facebook sind Spiele. Ja. Das ist ja auch klar, das ist ja auch das Beste, habe ich schon mal gesagt. Ja. Ist ja auch das Beste, was man mit sozialer Interaktion machen kann. Das ist schon seit eh und je so gewesen. Die Menschen brauchen nur zwei Dinge, Brot und Spiele. Dann sind sie zufrieden. Ja. Ne, ist so. Ja, Und gut, also ich sag mal, Google hat ein großes Problem. Google hat viele, viele Abteilungen, die sehr autark agieren. Und jeder macht irgendwie seinen Kram, aber zum Schluss finden die einzelnen Kramsachen nicht zusammen. Das ist das ja, Problem. genau. Die haben da einen tollen Dienst, da einen tollen Dienst. Und wenn die zusammenarbeiten würden, wäre es super genial, Ja. sind sie aber nicht. Weil es eben keine Zusammenarbeit Genau. gibt. Und ein gutes Beispiel ist Docs. Wir beide sind ja massive Docs-User. Und die Integration von Docs, zum Beispiel in Google Mail oder in andere Google-Dienste, ist katastrophal Ja. schlecht. Ja, also ich wünsche mir da schon so oft einfache Dinge wie auf Knopfdruck jetzt aus Mail raus irgendwas zu tun, zum Ja. Beispiel die Anhänge direkt reinzuspeichern Ja. oder ja. andere Bearbeitungsmöglichkeiten vielleicht zu haben oder ja, einfach zwischen den Diensten hin und her zu schieben. Ich habe Ja. jetzt wollte vor kurzem eine kleine Übersicht machen in Google Sites, wollte da ein Verzeichnis darstellen aus Docs. Das geht gar nicht. Und ich sag mal, die machen so tolle Sachen, sie müssen aber jetzt mal lernen, diese Dinge auch so einzusetzen, dass sie miteinander interagieren. Ja, auf jeden Fall. Dann Gut. findet auch Buzz zum Beispiel, man darf ja, weil du jetzt erwähnt hast, Buzz und Personality Site, ja. Du hast ja, es gibt ja eine Profilseite bei Google. Ja gut, aber Es das gibt ist eine ja, Profilseite, das kannst du nur vergessen. diese ist abgekoppelt von dem Google Buzz. Ja, und das Das kannst du auch heißt, ich muss vergessen. dann die erstmal verheiraten, dass da überhaupt irgendwas zu sehen ist, und selbst dann ist es nicht das, was man erwartet. Nee, da sieht man ja nicht deine Kontakte, da sieht man nicht deine, also quasi, da sieht man nicht deine Bekannten, die da mit dabei sind. Also du siehst es auch nicht, ja. Das ist mehr oder minder, ist das eine Profilseite wie das bin ich, ja. Aber mit sehr, sehr eingeschränkten Funktionen. Man kann auch nicht mal eine wirklich jetzt aufwendige Gestaltung machen, ja, keine Themes und so weiter. Ja, aber von jetzt einer Social-Interaktionsseite kann man überhaupt nicht reden, ja, weil, wie gesagt, da fehlt alles. Das ist einfach nur eine Profilseite, aber eben nicht eine Kontaktseite, ja, bei der man also wirklich, ja, was machen kann. Ja. Weißt du, wenn ich jemand meine Facebook-Adresse gebe, ja, dann wissen die Leute, ja, die geben das ein, zack, du mich als Freund hinzufügen oder nicht, ja. Und dann haben sie sich mit mir verbunden, alles wunderbar. Ja, was bringt's den Leuten, wenn ich denen meine Profilseite von Google gebe? Ja, gar nichts. Dann gucken die so, ja klar, okay, da steht was drin. Und jetzt weiter, ne? Also, das bringt nichts. Ja, da hat Google noch einen langen Weg. Aber wir sind ja eigentlich bei Groupon. Und Groupon ist ja eigentlich kein Social Network, sondern ein Gutscheindienst. Ja? Und das Besondere ist dann zwar, dass die so Social Network ähnliche Aktivitäten, ja, zum Auswerten von ihrer Zielgruppe, wenn man so will, also im weitesten Sinne, machen. Aber es ist im Prinzip Werbebusiness. Werbebusiness kann Google, aber trotzdem ist diese Art von Business neu. Und mir wird es immer wieder unwohl, wenn ich höre, dass wenn Google irgendwie in neue Bereiche reingeht, nicht weil ich da Angst davor habe, sondern weil Google so ein Talent hat, entweder die machen etwas Neues und es wird wirklich gut, es schlägt wirklich ein, oder die gehen total baden damit. Ja. Und Groupon ist auch in Europa schon ziemlich verbreitet. Also auf viele Webseiten, wie ich gehe, ja, kriege ich ständig Burger angeboten oder sonst irgendwas. Ja, die Jungs sollten es vielleicht mal checken, dass ich Veganer bin. Da brauchen wir die nicht immer die Burger-Werbung zu schicken. Ja, siehst du, bei Google wäre das so. Ja, Google würde wissen. Aber jetzt, weil du jetzt gerade mal sagst, Cooper und so weiter, du darfst nicht vergessen, was wir uns schon gewünscht haben. Zum Beispiel, dass entsprechend Coupons über Google Latitude mit eingebunden werden. Ja, dass wenn man sich irgendwo einloggt und dann halt eben solche Gutscheine mit aktivieren kann und. Ja, und da sind wir eben wieder bei den Social-Dinger. Deswegen habe ich es angesprochen. Das müsste in Places integriert sein. Ja. Das muss ja, alles zusammenwachsen. Das muss alles sagen. Latitude muss mit Blazes zusammenwachsen, muss mit diesem neuen Google-Dienst, der Groupon nachempfinden will, zusammenwachsen. Und dann haben wir was. Ja, dann gehen wir durch die Stadt, machen das Latitude auf, können hier die Blazes-Reviews alles wunderbar überprüfen, sehen, schreiben und so weiter. Und zwar nicht auf getrennten Seiten, sondern direkt im Latitude. Das heißt, Latitude müsste im Prinzip der Hauptdienst werden. Ja. Halten dann unser Handy mit NFC-Chip direkt an die Glasscheibe. Genau. Dann macht's Palang, Sie sind der Kunde, der jetzt eben einen Big Mac gewonnen hat. Bläh. Ja, genau. Bläh. Ja, oder ein, was weiß ich, ein schönes, soll ich sagen, Soja-Frikassee. Genau, ein Tofu-Würstchen hätte ich gerne. Oder ein Tofu-Würstchen. Ja, oder ein Tofu-Burger oder so. Ja. Ja. Also der Rio, der lügt, der isst wahrscheinlich Fleisch roh. Ja, genau. Ja. Ich hab also da nicht mit dem Hund irgendwie vor der Tür vorbeilaufen, das könnte der Hund vielleicht nicht überleben. Ja, unten im Keller habe ich so ein paar so Tierzuchtstationen, und wenn ich dann verlangen habe, gehe ich runter so und so, da, guck mal her, so. Du weißt ja, dieses Tier will ich aber nicht essen, weil da werden ja auch die Kernspaltungsreaktor-Akkus gelagert. Okay. Naja, gut, okay, das bisschen Cäsium und Strontium, was man abkriegt, ist schon wieder. Du hast noch was geschrieben wegen Windows 8. Gebt recht 8. Okay. Windows 8, gebt recht 8. Ja. Ja, genau. Es gibt so einen kleinen Einblick in ein Windows 8. Das ist zwar noch nicht so groß, dieser Einblick. Letztendlich sieht man eine kleine Bilderstrecke über die ein und selbe Funktion, nämlich Social Networking. Und zwar Windows 8 wird auch eine, sag ich mal, so eine Tab-Ansicht bekommen, so wie man es halt eben von den Tablet-Systemen kennt. Und also man hat halt seinen kleinen Bildschirm, wo man drauf drückt. Das wohlbemerkt ist normale Windows, das ist kein spezielles Windows. Das Windows 8 wird so sein, dass für beides tauglich ist, also für Tablet oder halt auch für den normalen PC. Und weil man ja sagt, okay, Windows 7 zum Beispiel ist überhaupt nicht bedienbar, nicht vernünftig für ein Tablet-PC, macht man jetzt halt eben das Windows 8. Und das sieht im ersten Moment recht nett aus, hat meines Erachtens einen kleinen Vorteil. Man kann nämlich auch mit Fenstern arbeiten, so wie man es aus Windows kennt. Das ist ganz nett. Aber ansonsten im Großen und Ganzen, was da gezeigt wird, erinnert mich ein bisschen an das Windows Phone. Und das ist lame. Entschuldigung. Also ja. Das könnte man viel, viel schöner machen und viel, viel bunter und ich sag mal so Sense 3.0-like. Ja, dafür gibt's ja dann Sense. Dafür gibt's ja dann Sense 3.0. Ja, aber wenn man ein System sieht, das sowas fabriziert, wie Sense 3.0, und guckt sich dann im Gegenvergleich so ein Windows 8 an, wo man einfach nur dahin geklatschte kleine Kästchen sieht, wo irgendwas. Ja, Moment. Tut. ohne viel Schnickschnack, dann sage ich mal, Microsoft, ihr kriegt langsam ein Problem. Moment. Aber dennoch ist es äußerst interessant und möchte verfolgt werden. Moment, aber langsam. Windows 8, das ist ja noch nicht mal ansatzweise designmäßig fertig. Was da also gezeigt wird, ist vielleicht mal grundlegend, was die sich vorstellen. Das kann sich noch komplett ändern. Ja. Also, also die Richtung geht auf jeden Fall Richtung Tablet und hoffentlich sind sie schnell genug, um noch den Markt mitzumachen, weil ja, interessant ist, es belebt das Geschäft und belebt auch irgendwo den Markt, je mehr es Konkurrenz gibt. Ich sag's ganz ehrlich, die werden nicht mehr die stärksten sein. Sie werden auch diese Marktanteile, die sie früher mal hatten, werden sie irgendwann nicht mehr haben. Aber sie sollen immer noch mitmischen und insofern kommt ruhig mit Windows 8. Also ich finde es ja besonders interessant, dass die, dass Microsoft hier Windows 8 als Tablet-System nimmt, aber nicht jetzt zum Beispiel ein Nachfolger von Windows Phone 7, also zum Beispiel ein Windows Phone 8, ja, sondern eben das Windows 8. Da geht es auch um Tablets in dem Thema. Genau, um die Tablets. Genau, also quasi das normale Windows 8 als Grundlage nehmen für das für die Tablets. Das klingt vielversprechend, ehrlich gesagt. Weil damit würde das suggeriert zumindest mal, dass die ein vollwertiges Desktop-Betriebssystem Tablet-tauglich machen wollen. Das haben sie auch schon mal probiert und sind damit gewaltig auf die Schnauze gefallen. Ja, ja, hoffen wir, dass es diesmal besser läuft. Ne? Du redest über das Windows XP, die Tablet-Version. Ja. Die war ja auch eine Katastrophe. Das war ja eigentlich nichts anderes als das ganz normale Windows XP mit ganz, ganz kleinen Modifikationen. Mhm. Windows 8 sieht da jetzt zumindest auf den ersten Blick komplett anders aus. Na, schauen wir mal. Lass mal machen und dann werden wir irgendwann mal einen Bericht hören und da können wir mehr drüber reden. Genau. Ich sage nur, Tastatur ist out. Tablets sind absolut im Kommen und ich kenne so viele Leute, die ihren PC oder ihr Notebook gar nicht mehr benutzen. Die benutzen nur noch ihr Tablet. Kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Sorry. Kann ich immer noch nicht nachvollziehen. Sagen, die Leute haben anscheinend viel, viel weniger am PC als. Ja, die Leute haben anscheinend nichts zu schreiben. Weil das wäre vollkommen undenkbar für mich, jetzt den Laptop abzulegen. Weil, da brauche ich ja für einen Blogpost brauche ich da 3 Stunden dazu. Ja, das ist unglaublich. Nein, ich widerspreche dir eben nicht. Ich sage nur Asus iPad Transformer. Ja, das habe ich hier auch als kleine Hausnummer hier stehen. Ist nämlich ab sofort erhältlich. Kostet 499 Euronen. Und ist ein Tablet, welches mit einer Tastatur gedockt ist. Und die Tastatur kann man, wenn man es nicht braucht, abstöpseln oder man kann das Tablet abziehen oder auch draufstecken und kann dann halt eben seine etwas aufwendigeren Geschichten tippen. Ah, das und ist... wenn jetzt noch Google hingeht und die Google Docs noch ein bisschen verbessert, dann kann man selbst großen Office-Anwendungen das fürchten lernen. Wir haben gerade vorhin vor der Sendung über ein Chromebook gesprochen. Ne? Jetzt, ich will mir trotzdem ein Chromebook kaufen. Trotzdem Transformer. Ja? Weil, muss ich ganz ehrlich sagen, klar, okay, man steckt das rein, dann hat man ein Notebook. Dann zieht man es raus, hat man ein Tablet. Das ist wunderbar. Sehe ich kein Problem drin. Das ist eine wunderbare Sache. Vor allem, wenn man Platz sparen will. Aber ich möchte doch ein separates Gerät haben, ja. Mit so einem Chromebook, das wäre ist eine gute Sache. Ja. Du als Geek, aber der Normal-User, der sagt, ich möchte keine 20 Geräte. Entschuldigung, ein Transformer, das wird ein Geek-Gerät sein. Die Leute werden sich nicht akzeptieren, dass sie daheim eine Dockingstation haben, wo sie dann das Tablet reinstellen können und dann eine Tastatur haben. Das ist geekmäßig. Ja, nicht geekmäßig ist, du hast ein Gerät und es funktioniert. Und mit einer Tastatur dran, ja, das ist nicht gegenmäßig. Also die Tablets, die mögen für Leute wirklich interessant sein, die eben konsumieren, aber die Kreativen, die kommen im Tablet nicht aus, sorry. Geht nicht. Okay. Wie du meinst. Das meine ich. Ich hab nur was zu sagen zu meinem ganz, ganz tollen Motorola und das ständige Gemecker überhaupt von Motorola, nicht nur bei meinem Gerät, über die Geschwindigkeit. Motorola, oder es wird jetzt ganz klar gesagt, Grund für diese Geschwindigkeiten und für die schlechte Performance der Geräte sind die schlecht programmierten, mitgelieferten Apps. Die mitgelieferten Third-Party-Apps, wohlgemerkt. Ja? Das heißt, die genommen wurden von Motorola für eine gewisse Gebühr und dann draufgeschraubt wurden auf die Geräte. Und jetzt kommt der Hammer. Das sorgt sogar für Rückgaben. Also 70% aller Smartphone-Rückgaben sind auf die Apps zu verzeichnen. Das glaube ich. Leute, Motorola, hört mir zu, wenn ihr jetzt nicht gelernt habt, wann wollt ihr es denn lernen? Lasst den Scheiß weg. Liefert das Ding on stock oder mit dem Originalsystem aus, dann habt ihr diesen ganzen Case nicht. Ja. Die Leute können dann selber wählen, was sie drauf machen und was nicht. Oder ihr geht hin und macht es wie die anderen Großen, ihr testet es entsprechend gut aus, ja, und macht eigene, richtige Systeme. Nicht irgendwas zusammengewürfeltes. Oder man lässt einfach den Leuten die Möglichkeit, diese Apps zu deinstallieren, inklusive Motopla, ja, uninstall, und dann gibt es auch keine Rückgaben mehr. Dann können die Leute, die gern dieses Motopla benutzen wollen, können das tun, und die Apps und die anderen haben dann ein schönes, reines, schnelles System, ohne die Garbage-Apps, ja, und dann ist alles wunderbar. Da gibt es auch keine Rückgaben. Ne? Also weg mit dem Auerschrott. Ja, App of the Week, genau. Würde ich sagen, dass wir mal zum Ende kommen. Richtig. Ich habe zwei kleine Anwendungen, die aber fast unverzichtbar sind. Und zwar habe ich einmal QR-Droid oder QR-Droid. Jeder kennt ja diese kleinen QR-Codes, die dazu dienen, um eine App zu installieren oder eine Adresse und so weiter und so fort zu lesen. Mit diesem QR-Droids kann man nicht nur all diese Codes lesen, sondern man kann auch selbst welche erzeugen und verschicken. Und das Erzeugen kann ich auch direkt aus der Applikation rausmachen, indem ich da sage, weiterleiten als oder send as oder, ja, ich weiß nicht, das heißt nicht überall gleich, oder share it oder so. Kann das, was ich da geshared habe, in dieses QR-Droid übergeben und daraus halt eben ein QR-Code erzeugen. Und diesen dann wiederum per Mail oder per Twitter oder sonst was wieder sharen. Also ganz leckere Geschichte, gefällt mir sehr gut. Kann auch mit Codes umgehen, die die Standardlänge überschreiten. Also das finde ich auch ganz gut. Normalerweise gibt es da Grenzen. Ich weiß jetzt nicht, wo die genau liegen. Bei einer Geschichte, die ich probiert hatte, hat er mir gesagt, dass es halt eben die Standardgrenze überschreitet und somit nicht mehr von jedem Programm gelesen wird. Hat es aber trotzdem erzeugt. Welche Programme das dann lesen können, welche nicht. Ich vermute, dass Programme, also Apps, das wahrscheinlich alle können, aber halt eben Lesegeräte oder Lesegeräte, die fest für diesen Zweck gebaut wurden, da wahrscheinlich Probleme machen. Ja. Okay. Die zweite App, die fast unverzichtbar ist, ist auch eine kleine Mini-App. Das ist die App Compass, heißt die. Und es ist auch genau das, wie es heißt. Es ist ein Kompass, der die Möglichkeit bietet, Standorte, das ist nämlich der Vorteil von der App, zu speichern, also wo ich jetzt gerade bin, und diesen Standort dann später wieder anzugehen. Das ist ganz praktisch, wenn man irgendwo parkt. Und dann kann ich sagen, okay, ich speichere jetzt meinen Standort. Und später kann ich dann einfach an diesen Standort zurück. Ohne jetzt eine große Maps-Software und bedienen zu müssen. Grundlegend ist es halt eine Kompass-App eigentlich, aber diese Funktion ist zusätzlich integriert, um einfach schnell Plätze zu speichern. Also eine GPS-Ortserkennung ist da auch mit drin eingebaut. Genau. Die Kalibrierung war zwar ein bisschen unglücklich bei meinem Motorola, weil man muss da so eine 8 vor sich hinkreiseln. Aber es hat dann zum Schluss dann doch funktioniert. Da habe ich übrigens noch einen Tipp, wenn mal die Kalibrierung überhaupt nicht funktionieren soll oder will. Schmeiß das Handy aus dem Fenster. Nein, einfach dieses Kompass starten, ja, und dann das Handy einmal quasi seitlich drehen und dann nochmal längs ein paar Mal drehen, ja, und dann die Kalibrierung ausführen und dann funktioniert's. Jedenfalls, wenn man das ein paar, also wenn es dann immer noch nicht hundertprozentig funktioniert, man merkt, es gibt immer und immer wieder eine Besserung. Also ich habe das bei mir müssen jetzt beim Nexus S ungefähr, ja, so ja, 12 Mal ungefähr machen und jetzt ist der Kompass richtig gut. Jetzt geht er richtig genau. Weiß nicht, warum das so ist, warum die sowas nicht schon von Werk aus vorkalibrieren, grob Aber offenbar war das komplett unkalibriert, weil der Kompass hat überhaupt nicht funktioniert bei mir. Überhaupt nicht. Auch die normale Ja gut, es war Kalibrierung. doch auch ein Startproblem beim Samsung beim Ja, Nexus. auch die normale Kalibrierung ging so nicht mit diesem Kompassprogramm. Nur dann eben, nachdem ich das gemacht habe, mit dem seitlich drehen und längs drehen ein paar Mal und dann immer und dann wieder kalibriert, dann nochmal gemacht, wieder kalibriert und dann ging das. Ja, ich habe auch eine App. Eigentlich ist es ja keine richtige App, sondern es ist ein Keyboard und zwar das ESC Hackers Keyboard. Oder sollte man sagen Escape Hackers Keyboard? Ja, vielleicht. Hintergrund ist der, auf dem Tablet, Samsung Tablet, habe ich ja die ganze Zeit Swipe benutzt. Allerdings habe ich festgestellt, wenn man damit tippen will, und ich will irgendwie momentan verstärkt tippen, ja, habe ich mir irgendwie angewohnt jetzt, durch das Nexus S, dann gibt es da massive Probleme. Wenn man zu schnell tippt, dann erkennt diese Software, interpretiert diese Software das nicht als einzelnen Tastendruck, sondern als mit dem Finger, ja, eben als Swipe, ja. Dass man eben mit dem Finger drüber gefahren wäre, wenn man zu schnell tippt. Also ist es vollkommen unbenutzbar geworden für mich. Und jetzt gibt es noch diese normale Samsung-Tastatur. Die ist zwar recht gut, hat aber ein paar Probleme mit Großbuchstaben innerhalb von Worten, also diese schönen Kunstworten. Ja, das lässt die Tastatur einfach nicht zu. Und auch gibt es Probleme mit der Worterkennung, da, egal, auch wenn man sie vertippt hat, sobald man Space drückt, ist dieses Wort gespeichert. Ja, also das ist nicht brauchbar, weil ich will ja nicht jedes Wort speichern, bei dem ich mich vertippt habe, ja, und das nicht rechtzeitig gemerkt habe. Das geht nicht. Also auch hier geht die Tastatur nicht. Dafür gibt es jetzt eben das ESC Hackers Keyboard und das ist richtig schön. Und Problem ist noch, sage ich gleich vorneweg, sie gibt es momentan nur in Englisch, also nur mit englischer Worterkennung. Die Tastatur, das Layout selbst, das gibt es auch in Deutsch, also Kuverts, aber eben nicht mit der Worterkennung, noch nicht, muss man sagen. Das ist alles schon vorbereitet. Das Dictionary wird wohl demnächst kommen. Wenn du das jetzt weiter stellst, kannst du schon benutzen. Die Größe ist übrigens frei einstellbar, wie groß die Tastatur auf dem Display erscheinen soll. Das heißt, gerade für Tablet-Benutzer ist es wunderbar. Da kann man sagen, okay, hier so ein Viertel vom Bildschirm will ich nur haben. Ich habe ein großes Display, also reicht vielleicht ein Achtel vom Bildschirm. Da kann ich immer noch tippen. Ja. Während zum Beispiel Handy-Benutzer dann vielleicht sagen, ja, lieber so die Hälfte vom Bildschirm. Dann kann ich richtig schön schreiben und so weiter und so weiter. Das kann man jedenfalls so einstellen, wie man es will. Ja. Und die Tastatur ist schnell. Sehr schnell. Aber man kann richtig schnell tippen. Es gibt keine Lags beim Tippen, also keine Unterbrechungen dabei, ja, wo man dann ewig lang warten muss. Auf dem Samsung Galaxy Tab 7 Zoll läuft sehr, sehr schön. Ist der Gingerbread-Tastatur täuschend ähnlich nachempfunden. Ich finde, das ist ein großer Vorteil, weil die Gingerbread-Tastatur ist eine der besten, die ich bisher gesehen habe. Und dieses Feeling wird da auf jeden Fall übernommen. Hat aber sogar noch einige Zusatzfunktionen, die selbst bei der Gingerbread-Tastatur nicht vorhanden sind. Eben so eine richtige Hacker-Funktion. Ja, also könnt ihr euch mal angucken und genauer durchlesen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Da könnte man 10 Minuten drüber quatschen, Minimum, was das Keyboard für Funktion Lass mal hat. gut sein, ich will noch in meinem Bett. Ich Ja, ja. muss dran denken, ich bin auch Ja. ziemlich angeschlagen hier und hoffe, dass die Sendung jetzt gleich Ja, rum wir haben sowieso maßlos überzogen. Also 20 Minuten sind wir drüber. Ja. Deswegen Ja, kommen wir auch das liegt jetzt. daran, weil ich so langsam rede heute. Nee, Ja. also ist wirklich, ich bin wirklich alle, also Ja. machen wir ein Ende. Also deswegen hören wir jetzt auf mit der Sendung. Ja, das war's wieder beim Uncast. Nummer 47 ist im Kasten. Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, könnt ihr uns erreichen über Twitter @AndroidCast, Facebook Uncast Page. Oder per E-Mail uncast@thenetcast.com und die Website findet ihr ebenfalls uncast.thenetcast.com. Dort könnt ihr Kommentare ablassen und uns freudige, nette Dinge sagen, dem Mo vielleicht ein paar Genesungswünsche schicken, ja, denn ich finde es wirklich nochmal sehr toll, dass er die Sendung heute mitgemacht hat, er wollte sie eigentlich nicht tun und er hat sich zusammengerissen. Danke, Mo, nochmal. Ich sage nur, Okay, also Leute, das war's dann. Habt eine schöne Woche. Tschüss. volumes, scribbled at world.